Sie hören Vollbild, das Filmmagazin im Deutschlandradio Kultur. Es ist schon lange her, da hatte das deutsche Kino noch seine Monster. Die hießen Nosferatu, Dr. Caligari oder Dr. Mabuse. Doch dann wurden die Monster real und es kam lange Zeit nichts mehr. Das deutsche Kino hat jetzt wieder ein wahres Kinomonster, der Nachtmar. Er sucht eine Teenagerin heim im heutigen Berlin im gleichnamigen Film des Regisseurs Akis. Der Film feierte seine Weltpremiere beim Filmfest München und hatte jetzt beim Filmfestival in Locarno die Möglichkeit, auch ein internationales Publikum zu begeistern. Der Regisseur des Films Akis ist mir aus Locarno zugeschaltet. Herzlich willkommen. Hallo. Der Film ist ja im Prinzip eine Reise in das Unterbewusstsein dieser Teenagerin. Die Ebenen verwischen natürlich in diesem Techno-Horrorspiel immer zunehmend. Woher kam denn der Impuls für diesen Film? War da zuerst das Monster oder das Mädchen? Zuerst war tatsächlich nur eine Kreatur, die ich als Bildhauer machen wollte und auch gemacht habe, als eine Steingussfigur. Da war aber noch nicht die Absicht von mir, einen Film draus zu machen. Es ging wirklich tatsächlich nur um eine Statue. Hatte ich die Vision von einem Embryo und eine Mischung aus einem Embryo und einem uralten Mann. Und die hat sich im Laufe der Jahre immer weiterentwickelt, von einer statischen Steinfigur zu einer beweglichen Figur, mit der man auch Bewegungen machen kann und filmen kann. Und während dieser Zeit sind Aufzeichnungen entstanden, also Skizzen, Notizen. Als ich die alle vor mir hatte, fand ich die so interessant, dass ich eigentlich im Prinzip nur noch versucht habe, eine sinnvolle Reihenfolge zu finden in all diesen Szenen und Momenten. Und das war dann die Geburtsstunde dieses Drehbuchs. Sie haben ja schon gesagt, als Bildhauer hatten Sie diese Kreatur und dann haben Sie sie erschaffen. Aber auch schon vom Begriff her ist der Nachtmar ja durchaus eine Sagenfigur und tief verwurzelt in der deutschen Romantik. Ja. Waren auch diese romantischen Bezüge dann später eine Inspirationsquelle für die Fiktion des Films? Das ist eine gute Frage, eigentlich aber eher nicht. Ich hatte im Nachhinein gemerkt, dass ich in der Herstellung des Drehbuchs und des Films im Prinzip eine Technik verwendet habe, die Surrealisten in den 20er Jahren als Écriture-Automatique bezeichnet haben. Also das Schreiben oder Schaffen eines Textes ohne der Absicht, das zu schreiben, also aus dem Unterbewusstsein direkt. Das heißt, da habe ich keine wirkliche Inspiration gehabt. Es war nicht so, dass ich mir Bilder angeguckt habe, Filme und dann gedacht habe, das adaptiere ich, sondern wirklich aus meinem eigenen Unterbewusstsein niedergeschrieben habe. Hinterher dann, als ich das Drehbuch hatte, habe ich recherchiert, wo das dann wohl herkommen könnte. Und dann kommt man natürlich sofort auf das erste im Prinzip, was man findet, sind die ganzen Expressionisten der 20er Jahre. Dann Johann Heinrich Füßlis Bild, der Nachtmar, wo der Name auch herkommt, das alte Gemälde. Und da ist auch die Querverbindung zu meinem größten Idol und Vorbild, William Blake, der sich auch mit fieberhaften Zuständen und Traumvisionen meiner Meinung nach befasst. Das wurde mir alles erst bewusst hinterher, nachdem ich das Buch geschrieben hatte und nachdem ich den Film dann auch gesehen habe, als er fertig war. Ich finde das interessant, wie Sie die Entstehung des Films beschreiben, weil der Film, also so eine Art Techno-Horror-Trip über den Rhythmus, werden wir ja gleich noch sprechen, er hat wirklich ein unglaubliches Tempo. Als würden Sie als Regisseur auch es jemandem zeigen wollen oder es beweisen wollen, dass das deutsche Kino auch Monsterfilme machen kann. Ja, wobei, da war natürlich so eine Wut in mir, weil der Film von niemandem gefördert worden ist. Niemand konnte mit dem Drehbuch was anfangen. Alle haben gesagt, welches Genre ist es denn? Es ist kein Horrorfilm, es ist kein Coming-of-Age-Film, es ist kein Thriller, es ist kein Fantasy-Film. Was ist es denn? Und ich konnte es eigentlich nie wirklich erklären irgendwie in irgendeine Nische reintun. Als ich dann meine Hilflosigkeit, die Referenzen zu den Expressionisten der 20er Jahre aufgeführt habe, kam natürlich das Argument, ja gut, das ist jetzt fast 100 Jahre her. Was hat es mit uns heute zu tun? Und dann beim Drehen war bei mir die Attitüde so, jetzt okay, ich mach's trotzdem. Ich lasse mir das nicht verbieten. Kunst braucht keine Erlaubnis. Ich mache das jetzt mit dem, was ich habe, mit dem bisschen Geld. Knapp 100.000 Euro waren es. Da ging dann bei mir so dieser Kämpferwille los. Ich zeige es euch. Also nicht unbedingt, ich zeige es euch, sondern ich zeige es mir. Ich mach den Film trotzdem. Er ist aber nicht entstanden aus der Haltung, was könnte ich denn machen, um der deutschen Filmlandschaft zu beweisen, dass ich anders bin oder so. Hat es Sie eigentlich überrascht, dass es so schwer, so einen Stoff zu ver-? Also ich höre Ihnen jetzt zu und bin eigentlich geschockt, weil man ja quasi eine Idee, die ja erstmal da ist, unbedingt in irgendwelche Schubladen pressen will. Ja gut, aber das ist nun kein Geheimnis. Also es ist, das war mir relativ schnell klar, dass das aus Amerika, Frankreich, diejenigen, die Leute den Film sehen, die versuchen nicht unbedingt den in irgendein Genre zu packen. Die Stimmen sind leiser geworden, die Leute genießen den Film und lassen sich entführen in dieses Unterbewusstsein und folgen dieser Reise einer Kriegerin. Aber es gibt doch immer wieder noch Stimmen, die das versuchen, mit einem Horrorfilm zu vergleichen. Und wenn man einen Horrorfilm macht, dann muss man auch die und diese Elemente bedienen. Aber das war am Anfang, war das noch viel, viel, viel, viel schwieriger. Und ich habe halt auch, muss ich sagen, der Film ist verschlüsselt. Also hat auch Referenzen an Escher zum Beispiel, den Maler, oder das Möbiusband. David Lynch ist ein großes Vorbild von mir. Und das ist man nicht gewohnt aus Deutschland. Also ich wusste auch nicht, welche Referenzen ich vorweisen kann, wo ich sagen konnte, hier hat es doch funktioniert, glaubt mir doch. Das war relativ schnell klar eigentlich. Vielleicht ist ja der Film eher eine Bewegung als ein Genre, weil es ist ja wirklich ein Trip. Ja, das schmeichelt mir sehr, das zu hören. Ja, es ging uns allen so. Also wir hatten, das schweißt natürlich auch zusammen. Also die Leute, alle Kreativen, Kim Gordon zum Beispiel auch, die ein Superstar ist, ja. Internationale Ikone, habe ich kennengelernt. Und sie war interessiert an meinen Kunstwerken und meinem letzten Film. Und dann war uns beiden klar, dass wir gemeinsam arbeiten würden. Und dann habe ich auch gesagt, du weißt, das Problem ist eine große Ehre, wenn du mitspielen willst, aber ich habe kein Geld. Sagt, ja, das dachte sie sich schon. Und dann habe ich gesagt, ja, das heißt aber, ich habe auch kein Geld, um dir einen Flug zu bezahlen. Ja, das zahle ich selber. Und dann kamen die quasi, und alle anderen auch. Jeder kam, niemand hat Geld bekommen, jeder hat versucht, mit dem, was er hatte, beizusteuern zum Film. Und es gibt natürlich so ein Gefühl einer Bewegung. Und wir machen was Außergewöhnliches, wir betreten Neuland. Und das ist unglaublich faszinierend. Das ist auch so überwältigend, wenn man das sieht, weil das Darstellerensemble wirklich sich fügt, als Ensemble auch agiert. Kann man dann wirklich von einem klassischen Casting hier ausgehen oder haben Sie dann die genommen, die dann mitmachen wollten? Na, es war also vor allem, was Caro anging, die Hauptdarstellerin, die den Film trägt. Also das muss man ganz ehrlich sagen, Monster hin oder her oder Referenzen zu den Expressionisten oder Musik, alles schön und gut. Aber wenn man den Film mag, dann mag man ihn wegen dieser Darstellerin, wegen Caro Genzko. Und die habe ich kennengelernt über ein Casting. Und das war auch also relativ unspektakulär, wenn ich das so erzähle. Sie wurde mir vorgestellt, ich habe Aufnahmen von ihr gemacht und zwar eigentlich bei den ersten Aufnahmen schon klar, dass sie das verstanden hat. Als Schauspieler orientiert man sich immer an sein Gegenüber und reagiert auf das, was von diesem Spielpartner kommt. Eine Puppe, die so einen halben Meter groß ist, hinter der sich 5 bis 6 Puppenspieler wie so ein Haufen ineinander verknotet bewegen, da kommt nichts zurück. Man muss alles ausblenden, was dahinter ist. Da gab es ganz, ganz wenige, die das, eigentlich muss ich sagen, niemand außer Caro, der da wirklich eine Kommunikation zwischen diesen Plastikklumpen mit Kabeln und Drähten irgendwie herstellen konnte. Also auf dem Set gab es die Puppe und es ist jetzt kein digital nachbearbeiteter Nachtmahr. Doch, also es gibt ein paar Einstellungen, die komplett digital sind und in den Nahaufnahmen ist dann die Puppe auch insofern erweitert, weil die Zunge und die Augen sind 3D animiert draufgesetzt worden, die Kabel sind wegretuschiert worden. Ist also immer eine Mischung aus mehreren Dingen, aber die Basis war meistens die Puppe. Ein Trip und auf jeden Fall Neuland. Der erste relevante deutsche Monsterfilm seit Jahren heißt Der Nachtmahr. Gedreht hat ihn Akis und mit dem habe ich gerade gesprochen. Vielen Dank, viel Erfolg und vielen Dank Dankeschön. Für Ihre Zeit. Dankeschön, danke.